Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 4, Loschwitz, 17. August 1792. Nun, denk ich doch, wird man dir bald zum westfälischen Frieden Glück wünschen können, das Deutsche Reich kann sich nicht mehr darüber gefreut haben als du. Mich verlangt sehr nach der Nachricht, dass du wieder frei Atem holen kannst. Ich bin in dieser Zeit nicht müßig gewesen, ob ich dir gleich keinen Beleg dazu aufweisen kann. Was mich am meisten beschäftigte, war ein philosophisches Gespräch, worin ich einige antikantische Ideen ins Licht setzen wollte. Über die Form eines solchen Kunstwerkes glaube ich, meine Begriffe entwickelt und berichtigt zu haben, und der Plan ist ziemlich zustande, aber der Stoff ist noch nicht reif. Er muss für den Kenner die Probe der strengsten Kritik aushalten, ohne durch den Mangel an Klarheit und Fruchtbarkeit den Laien zurückzuscheuchen. Der philosophische Dialog muss wie ein Drama behandelt werden, Handlung, Knoten, Schürzung, Entwicklung, immer steigendes Interesse sind wesentliche Erfordernisse. Achilles muss einen Hektor gegen sich haben, die Meinungen sowie die Schicksale im Roman müssen so viel als möglich in den Charakteren gegründet sein. Wahrheit wird ein Gegenstand der Kunst nicht in ihrer übermenschlichen Reinheit objektiv, sondern insofern sie mit einer gewissen Tinktur von Einseitigkeit gemischt ist, die aus dem persönlichen, subjektiven entsteht. Über die Kantsche Philosophie sind neuerlich manche Zweifel bei mir entstanden, und zwar durch die Bemühungen ihrer eifrigsten Anhänger Reinhold und Schmidt, ihr die höchste Evidenz zu geben. Reinhold gründet alles auf seinen Begriff von Vorstellung. Er sucht das, was er von Einheit der Form und Mannigfaltigkeit des Stoffes lehrt, aus dem Bewusstsein zu erweisen. Schmidt sucht das Mangelhafte dieses Beweises in seiner Psychologie zu ergänzen, und noch immer fühle ich mich unbefriedigt. Ist die Einheit in der Vorstellung nicht bloß numerisch, ist die Mannigfaltigkeit eine wesentliche Eigenschaft des Stoffes? Was ist Mannigfaltiges in der Vorstellung eines mathematischen Punktes? Kant schränkt die Grenzen der Erkenntnis auf das Gebiet der Erfahrung ein, aber über die Grenzen dieses Gebiets bin ich nicht mit ihm einig. Durch die Mathematik kann ich auch solche Sätze erkennen, von denen mich keine Erfahrung belehren kann. Diese Methode, welche vielleicht bloß auf Vergleichung zwischen Begriffen beruht, könnte wohl auf mehr Gegenstände anwendbar sein. Erfahrung liefert das Alphabet, der Geist des Menschen bildet die einzelnen Laute zur Sprache. Was der Mathematiker vom Triangel überhaupt erkennt, kommt ihm in jedem einzelnen Falle zustatten, wo die Erfahrung ihn das Dasein eines Triangels lehrt. Durch Nachdenken wird der Unterricht der Erfahrung reichhaltiger. Die richtige Klassifikation des Objekts belehrt ohne weitere besondere Erfahrung über alles, was dieser Klasse zukommt. Meine Stelle beschäftigt mich immer weniger, und manche vorübergehende Abhaltung ausgenommen, bleibt mir zu freier Tätigkeit viel Zeit übrig. Hast du die Mirabeauschen Briefe an Sophie und an einen Freund in Deutschland gelesen? Hier kann ich sie noch nicht bekommen. Die neuerlichen Revolutionsspiele kommen mir immer kindischer und erbärmlicher vor. Niedrige Kniffe auf der einen, Strohfeuer auf der anderen Seite, ein ekelhaftes Schauspiel. Nie hat sich wohl die Armut unseres Zeitalters an großen Männern deutlicher gezeigt. Ein Landsmann von dir, Professor Hetsch aus Stuttgart, war mir eine sehr angenehme Bekanntschaft. Von seinen Arbeiten habe ich einige gesehen, die nicht gemeine Talente verraten. Und was er über Kunst spricht, zeugt von feinem Beobachtungsgeiste und reifem Nachdenken. Ein Tübinger, Konz, ist auch hier und hat eine Empfehlung an mich von Bode. Er ist jetzt in Jena gewesen. Was weißt du denn von ihm? Bei uns ist alles wohl und Karl besonders, seitdem er seinen ersten Zahn hat. M und D grüßen dich und dein Lottchen schönstens. Lebe wohl, dein Körner.